sondern um eine andere Gesellschaft. Eine systemimmanente Ausrichtung zeigt sich bei ihr auch im unreflektierten Festhalten an Werten wie Demokratie, Gerechtigkeit und Ähnlichem. Als hätten nicht zuletzt feministische, aber auch solche im postkolonialen Kontext den inneren Zusammenhang zwischen Misogynie, Rassismus und den Werten der Aufklärung nicht schon genügend dargetan. Kurz Scherf selbst geht von einer Praxisperspektive aus, die im Grunde kategoriale Bestimmungen geringschätzt, sie jedoch zugleich dennoch zu Grundannahmen macht. Um mich, also das möchte ich jetzt mal schon mal so ganz grundsätzlich sagen, also ich möchte nicht so missverstanden werden, dass es jetzt nicht darum geht, die berechtigte Forderung zu stellen, erstens mal, dass Pflege irgendwie adäquat durchgeführt wird, weil das ist nämlich wirklich eine Schweinerei, was in dem Gesundheitssystem passiert. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich auch, dass das dann irgendwie auch entsprechend adäquat bezahlt wird. Na? Also da habe ich überhaupt keine Probleme damit, das zu fordern und dafür auf die Straße zu gehen. Ich wende mich halt bloß dagegen, dass man das dann sozusagen kitschig politisch irgendwo sozusagen wieder der Frauenseite zuspricht, also diese Care-Dimension, und dann daraus dann doch wieder so ein utopisches Moment gewinnt. Also ich denke, dass solche Forderungen halt eben nicht der Weisheit letzter Schluss sind. So ist heute im dominierenden Diskurs eine auch nur angedachte emanzipatorische Planungsperspektive ausgespart. Allerdings dürfte gerade im Hinblick auf diese Perspektive kein Abstraktionstabu verhängt werden. Man muss sich also auch, was die Kriterien einer anderen Gesellschaft betrifft, von konkretistischen Zusammenhängen lösen und es sich gestatten, ein übergreifend organisiertes Jenseits zu denken, auch wenn sich jetzige soziale Bewegungen damit schwer tun, denen es, wie auch Kurz Scherf, um eine Bewältigung vor Ort geht. Stattdessen müsste es um eine übergreifende Perspektive gehen, die systemtheoretisch formuliert, das Gesamtsystem und seine Teilsysteme in völlig neuer Form jenseits einer altsozialistischen Planungsperspektive veranschlagt. Dabei ginge es auch nicht bloß um einen feministischen Eigensinn. Dieser müsste sich vielmehr dialektisch mit objektiven, wertabspaltungskritischen Vorgaben vermitteln, um sich nicht naiv, voluntaristisch, normativ, legitimatorisch Eintritt verschaffen zu wollen. Ich hätte jetzt zwar noch was zu sagen, ich habe aber nicht, sonst dauert es zu lang.